Der Körner liest. Ausgewählte Gedichte von und mit Hans-Peter Körner. Heike Gaida, Atmen. Ich atme ihn aus, den langersehnten Schrei einer Bitternis. Endlich verliert sich angestauter Groll im Echo des Waldes. Wunder einer Befreiung. Ich atme tief ein und spüre in mir Raum. Frei gewordener Platz, um meine Freude tanzen zu lassen. Mondlicht. Im kalten Licht des Mondes schweben Schatten unter Wolkenbergen. Im Licht des kalten Mondes greife ich sehnsüchtig nach deinen Worten. Im kalten Licht des Mondes springt mein Herz lautlos entzwei. Im kalten Licht des Mondes schweben Schatten unter Wolkenbergen. Im Licht des kalten Mondes greife ich süchtig nach deinen Worten. Im kalten Licht des Mondes springt mein Herz lautlos entzwei. Im Licht des kalten Mondes liegen Schatten auf deinem Verbergen. Im kalten Licht des Mondes spür ich, du bist nicht frei. Im Licht des kalten Mondes liegen Schatten auf deinem Verbergen. Im kalten Licht des Mondes spüre ich, du bist nicht frei. Im Licht des kalten Mondes fängt es an und ist vorbei. Gita X begann mit einem Gedicht von Heike Gaida und einem Text. Projekt Mondlicht. Mondlicht, der Titel, Dirk Zöllner zusammen mit Andreas Hehle, der zum Beispiel Himmelblau von Ines Paunke schrieb. Gita X, die beste neue Musik der Woche, hier auf Radio Marabu mit mir, Marcel Fischer. Julia Reinhardt mit dem Klassik-Tipp und Blue October. Ich habe im Interview Sorry Gilberto aus Berlin. Jetzt gibt es die neue von Radiohead, Present Tense. Radiohead Archive und ein Keyboarder aus Wales, Constable. auf Radio Marabu. Guitar X mit Marcel Fischer. Die neuesten Hits der Alternativszene, Interviews, Comedy und eine ganze Prise mehr. You make me feel so good. Guitar X mit Marcel Fischer. Nur auf Radio Marabu. Tennis Club und Silverstone Pickups, das ist der unverwechselbare Sound von Radio Marabu. Zwischen internationalen Indie-Tracks spielen wir natürlich auch deutsche Musik. Miriam Spranger aus Chemnitz ist demnächst im Radio Marabu Interview. Wir hören sie gleich. Hör auf dein Herz nach Jan Sievers Polaroid. Schlaflos, kraftlos, laufen wir umher. Haltlos, planlos, verlieren uns immer mehr. Es gab mal eine andere Zeit, vor dem Stress und vor dem Streit. Sag nicht, du weißt nicht, was das heißt. Hier ist der Beweis. Wir haben das Polaroid, um nie zu vergessen. Was mal so groß war, lässt sich nicht einfach löschen. Es fühlt sich noch genauso an, genauso wie vor all den Jahren. Fühlt sich noch genauso an, oh. Zu klein, untrennbar, magnetisch, nichts konnte uns entzwei. Erinner dich, wie es mal war, an das Gefühl vor all den Jahren. Auch wenn die Farben blass erscheinen, der Moment wird bleiben. Wir haben das Polaroid, um nie zu vergessen. Was mal so groß war, lässt sich nicht einfach löschen. Es fühlt sich noch genauso an, genauso wie vor all den Jahren. Fühlt sich noch genauso an, holen wir uns das zurück. Und ich weiß, wir können die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Kein Augenblick, egal wie sehr. Es gibt doch keinen Grund dafür, denn was wir brauchen ist schon hier. Sag nicht, du weißt nicht, was das heißt. Hier ist der Beweis. Wir haben das Polaroid, um nie zu vergessen. Was mal so groß war, lässt sich nicht einfach löschen. Es fühlt sich noch genauso an, genauso wie vor all den Jahren. Sich noch genauso an, holen wir uns das zurück. Uns das zurück. Radio Marabu. So viele Nächte lang deswegen wach, zu keinem Ergebnis gekommen. Hast so viel Zeit und Kraft genommen, merke ich, dass hier was nicht stimmt. In zweite Sicht, dass die Entscheidungen übernimmt. In zweite Sicht, dass ich selbst nicht mehr kenne und auch nicht kennen will. Stehen, bei dem Versuch, ihn zu entgehen. So viele Male abgelenkt, ihr fast den Hals dabei verrenkt. Merk ich, dass hier etwas fehlt. Das kleine Stück, wodurch das alles hier ist, zählt. Das kleine Stück, das ich schon immer in mir trag, sagt: nicht zu verlernen, ich höre auf mein Herz und ich schwöre auf mein Herz. Das ist Marabu. Das ist Marabu. Ja, ich bin Martin Schreier von der Sterngruppe Meisen, habe die Band 1964 gegründet und ich bin sehr froh, dass wir heute mit Radio Marabu eine schöne Sendung machen konnten. Was bleibt nach dem Tode, wenn der Name nicht. Herbst 2016, umfangreich auf Radio Marabu, Sternkombo Meißen und aktuelle Termine: 17. September, 20 Uhr, Stadtbad Leipzig, 30. September, Marienkirche Dessau-Roßlau, 2. Oktober, Dancehaus Zeche 2 in Borna, Ortsteil Neukirchen, 26.11.2016, Lukaskirche Dresden und am 3. Dezember 2016, Neu-Helgoland Berlin. Und so ging dahin die Zeit, sein Flug hat sich erfüllt. Hallo, hier ist die Carlos aus Holland. Oktober ist holländischer Monat auf Radio Marabu. Musik aus Holland, einen Monat lang im Oktober, zusammengestellt von mir. Rund um die Uhr Radio Marabu, Europe's Alternative Music, der holländische Oktober. Erik de Zwart is 538. Radio is 538. Radio 10. Ik heb getwijfeld over het Oktober is Holländische Monat op Radio Marabu. Marabu's muziekmonaten. You know, I never Album der Woche und die aktuelle Single Heart Roosevelt aus Köln. Apropos Köln, ich gebe ab nach Köln zu Julia Reinhardt. Sie hat Blue Oktober und den Klassik-Tipp. Marabu Goes Classic, die CD-Vorstellung der Woche. Norma von Bellini mit Cecilia Bartoli in der Hauptrolle, bei Decca erschienen. Die 1966 in Rom geborene Cecilia Bartoli zählt zu den besten und kommerziell erfolgreichsten Opernsängerinnen unserer Zeit. Sie ist ein Koloratur-Mezzosopran mit einem dunklen, satten Timbre. Cecilias Mutter Silvana erkannte früh das große Talent ihrer Tochter, die eigentlich zunächst Fremdenführerin oder Flamenco-Tänzerin werden wollte. Sie überzeugte sie auch schließlich, ihr Talent zum Singen zu pflegen und erteilte Cecilia mit etwa 16 Jahren die ersten Gesangsstunden. Silvana blieb auch während Cecilias Studium an der Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rom, das sie im Alter von 17 Jahren aufnahm, ihre einzige Gesangslehrerin. Der internationale Durchbruch gelang Cecilia Bartoli 1988 mit ihrem Auftritt an der Pariser Oper zur Hommage an Maria Callas. Durch die Dirigenten wie Herbert von Karajan, Daniel Barenboim und Nicolas Harnoncourt auf sie aufmerksam wurden. Begleitet von Barenboim und Harnoncourt spezialisierte sich Bartoli auf Mozart-Rollen und weniger bekannte Werke aus dem Barock und der frühen Klassik und wurde rasch international bekannt. Worum geht es in Bellinis Norma? Gallien ist von den Römern besetzt. Alle hoffen auf ein Zeichen der Gottheit Irminsul zum Kampf gegen die Römer. Die Druidenpriesterin Norma fungiert dabei als Seherin, die den göttlichen Willen offenbaren soll. Zur Enttäuschung der Priester und Krieger erklärt Norma, die Zeit zum Kampf sei noch nicht gekommen. Norma fleht die Mondgöttin um inneren Frieden an. Einen Frieden, den sie sich selbst, zerrissen zwischen der Liebe zum römischen Prokonsul Pollione, mit dem sie zudem zwei Kinder hat, und ihrer Pflicht als Priesterin, ersehnt. Doch Pollione hat sich längst in eine andere, die Novizin Adalgisa, verliebt und will mit dieser fliehen. Adalgisa und Norma erkennen, dass Pollione für die eine der Vater ihrer Kinder, für die andere der Geliebte ist. Adalgisa wendet sich von Pollione ab. Norma droht ihm mit Rache. Das Ganze endet mehr als tragisch. Pollione weigert sich, Adalgisa aufzugeben. Norma bietet ihm eine letzte Gelegenheit, Adalgisa zu entsagen. Doch er weigert sich und Norma droht, die gemeinsamen Kinder umzubringen. Dann mit dem Opfertod Adalgisas. Alles umsonst. So lässt sie den Scheiterhaufen richten für eine Priesterin, die das Keuschheitsgelübde gebrochen habe. Als die Gallier nach dem Namen der Schuldigen fragen, nennt sie nicht den Adalgisas, sondern ihren eigenen. Ihre Kinder, dem Schutz Orovesus anvertrauend, geht sie gefasst ihrem Tod entgegen. Überwältigt und von neuer Liebe erfasst, folgt ihr Pollione. Eine hochtragische Oper, die süchtig machende Arien und Melodien enthält. Wir hören aus der Oper Norma zum Abschluss Casta Diva. Das neue Studioalbum von Blue October Home ist draußen. Gewidmet haben sie es all den Menschen, die uns, Zitat, inspirieren und uns dazu bringen, das Beste in uns hervorzubringen. Blue October, diese Woche stellen wir euch das aktuelle neue Album Home vor. Und von diesem spielen wir euch den Song We Know Where You Go. Sunny day, I wish I could have seen your pain. Could I let it get this far? Tell me what you're going through, 'cause every time you run away, just know I follow you. Reinhard, Blue October. Die Lyrikerin Katie Tempest hat mittlerweile auch einige Gedichtbände veröffentlicht. Wir hören gleich ihre aktuelle Musik im Interview dann. Sorry, Gilberto aus Berlin. Das ist Guitar X. Nur auf Radio Marabu. Guitar X mit Marcel Fischer. Die neuesten Hits der Alternativszene. Interviews, Comedy und eine ganze Prise mehr. You make me feel so good. Guitar X mit Marcel Fischer. Nur auf Radio Marabu. We came from the four corners. We are the raw waters, the cause, the four horsemen. We drink from the water, the pores. We carry the river, the reservoir, the residue. Rising waves, sea spray, the inevitable churn and crush. Many voices in our vapors, we surge and gush. We were steam and a distant heat. We move rapid over landscape, gathering speed. Desert land, city, forest and beach. Heading for the people to sleep, ready to bleed. Unleash the torrents, come clean. Carry many lessons, let the water teach. But you better learn to swim or you'll get caught beneath. Hard rain falling on all the half-hearted, half-formed, fast-walking, half-fury, half-boredom, half-talking. Half-dead from exhaustion, half-push, but the puddles keep forming, don't fall in. Some saw us in their tea leaves, some felt us in their knees. Most left it to the weathermen to tell them there was nothing to see. You can play dumb and ignore for so long, but we've been in the mountains getting strong. We've seen you filling up the sky with your fumes, sitting in your rooms like you're all that ever lived. Heads down to the lives of the others in your towns, running from the rains like you've never been kissed. Look, leave your possessions and funds, tell your friends that you've gone to make peace with the things you never done. Come dance in the dough, you spill like the flood. The weather vane swings, things will never change. Sing all their money men who close their eyes and pretend that this rumble must be low playing so strange. Hard rain falling on all the half-hearted, half-formed, fast-walking, half-fury, half-boredom, half-talking, half-dead from exhaustion, half-push, but the puddles keep forming, don't fall in. And they will run to the highest hill, consult the old books, ask the dead mystics for wisdom they don't trust. The people will flock to the garages, stockpile canisters of gasoline, tinned fish and bandages. Count the seconds between the thunder and the lightning, scared of every other body running round frightened. We can't carry on like this, you will mutter, staring with disgust at the people weeping in the gutter. Yeah, we made no trouble, we played by the rules. I worked double shift to get my kids through school, but you were so focused on your own little part, you went plowing on blind in the dark, no heart. Now we're not the dread storm that will end things, we're just your playful gale force friend in these end times. Come to remind you, you're not an island. Life is much broader than borders, but who can afford to think over the walls of this fortress? Of course it's important to provide roof and floorboards for you and yours, and be secure in your fortunes. But you're more than the three or four you'd go to war for. You're part of a people that need your support. And whose world is it if it belongs to these corporates? The people are left on the doorstep, doorshut, nauseous and tortured by all that they lost. Hard rain falling on all the half-hearted, half-formed, fast-walking, half-fury, half-boredom, half-talking, half-dead from exhaustion, half-push, but the puddles keep forming, don't fall in. Katie Tempest und Oh Why. Diese Single gibt es nächste Woche als Hit-Tipp zu gewinnen. Space Diaspora. Radio Marabu, Guitar X, ich begrüße ein Duo aus Berlin. Das sind Anne und Jakob. Sorry, Gilberto. Ich frage mal ganz schnell am Anfang, wer von euch ist Sorry und wer ist Gilberto? Das klärt sich eigentlich immer bei jeder Tour neu, wer welche Rolle zugedacht kriegt. Das musst du mir erklären, ganz kurz. ne? Wer eher so sorry ist und wer... Nein, aber eigentlich, die Geschichte hat einen ganz anderen Ursprung. Die hat den Ursprung, dass wir mal ganz am Anfang, war das noch so ein loses Projekt und wir haben so Bossa Nova-ähnliche Musik gemacht, ohne das wirklich zu können, und haben uns bei der ganzen Dynastie Gilberto entschuldigt für den, für das laxe Umgehen mit toller Musik. Sorry, also, erzählt mal was über eure Karriere. Die ist schon ganz schön lang, ne? Ja. Unsere Karriere ist schon, also so seit 2007 sind wir eigentlich jetzt so unterwegs zusammen. Also zu zweit unterwegs. Vorher hatten wir noch einen Schlagzeuger und davor hatten wir auch noch einen Pianist, aber so, dass wir wirklich dann auf uns beide geschrumpft, und das ist, glaube ich, seit 2007. Ja. Ihr habt eine aktuelle Single, es gibt ein wunderbares Video dazu, das findet man auch auf unserer Website. Es gibt auch ein aktuelles Album, bitte erzählt kurz was darüber. Also wir haben einen Freund von uns gefragt, Mario Mentrup, der Schauspieler und auch Regisseur ist, ob er ein Video macht, und diese Idee, die man dann sehr gut in Zeitlupe im Video sieht, dass wir nämlich verprügelt und niedergerungen, das war die Idee von Mario, und er hatte dann auch gleich Marva am Start, der das macht, so ein Martial Arts Kämpfer, und wir haben uns einfach blaue Flecken machen lassen in echt. Aber es hat Spaß gemacht, auch wenn es nicht so aussieht. Stimmt, sieht tatsächlich nicht so aus. Der Song verbindet romantische Elemente mit einem düsteren Gitarrenspiel. Wie seid ihr da drauf gekommen? Jetzt mit dem Video, meinst du? Nein, mit dem Song auch. Dieser Song ist ja sehr romantisch, eine romantische Melodie, aber es hat diese düstere Gitarre, finde ich absolut Wahnsinn. Es ist so dieses, weil es hat ja sowas, es handelt ja auch so von Langeweile und von dieser Schwere, von so einem heißen Sommertag, stelle ich mir da eigentlich vor. Und es hat ja auch immer so was Abgründiges, also so eine Ruhe, und man also so hinter so einer Art von schwermütigen Langeweile lauert halt auch immer so ein Abgrund, glaube ich. Also ich bekenne mich, sie hat mich total umgehauen, und wir spielen sie jetzt. Hier ist ein Sorry Gilberto auf Radio Marabu. Sweater on a plastic chair. Someone is ringing and someone's not there. The smell of coffee, the humming of bees, stupid flecks on the balconies. If you throw a glass out of the window, it might change your life, or it might just burst. If you go out for something and come home with nothing, at least you know that it's not getting worse. Full of berries, a belly full of waste, getting addicted to the bittersweet taste of boredom, I know it's a sin, but there's a dim golden light when the summer runs thin.